So, ich befinde mich jetzt in der Sprechstunde von Professor Siegfried Lokatis vom Institut für Buchwissenschaft an der Uni Leipzig. Und ja, die erste Frage, die ich da habe, die Buchwissenschaft, da steht ja das Buch im Mittelpunkt, aber wo befindet sich da eigentlich der Leser oder die geneigte Leserin in der Buchwissenschaft? Wird die da auch verhandelt oder geht es tatsächlich mehr um den Gegenstand Buch? Der Leser befindet sich natürlich immer in meinem Hinterkopf. Der Preis, den wir zahlen für unsere Arbeit, ist ja, dass ich unentwegt auf eine unendliche Vielzahl von Büchern starren muss, die wir sammeln, die wir horten, die wir ausstellen, und es werden immer mehr, und ich könnte also beim besten Willen nicht nachkommen. Und prinzipiell ist ja die Buchwissenschaft, wie der Name schon sagt, für alle Bücher zuständig, so dass ich dauernd an diesem schlechten Gewissen leide, dass man das nicht alles lesen kann. Aber ich habe jetzt mir überlegt, dass das vielleicht so sein muss. Und dass es schon nochmal ein Unterschied ist, wenn man die digitalisierte Welt von heute anschaut, wo alle möglichen Bücher ja in digitaler Form durchs Netz schwirren. Das ist ja genau der Unterschied, dass man diese Bücher nicht mehr sieht, sondern dass man da eigentlich durch Zufall draufkommt und dann dem einen oder anderen nachgeht. Während diese Bücher, die man real sieht, auch wenn man sie nicht lesen kann, die haben schon eine wichtige Funktion, denn die erinnern uns daran, wie viel man eigentlich wissen kann oder wissen sollte, und stehen da rum und verführen und machen ein schlechtes Gewissen. Und darum ist es eigentlich gar nicht etwas so Schlimmes, dass man nicht alle Bücher lesen kann. Selbst die aktivsten Leser können immer nur einen minimalen Prozentsatz, weit unter 1% lesen von dem, was sie eigentlich lesen könnten oder so. Ja, wie ist das eigentlich? Könnten Sie noch eine Autobiografie Ihres Lesens schreiben, wie das Walter Mehring mit dem Buch Verlorene Bibliothek gemacht hat? Oder vielleicht auch eine Autobiografie Ihres Nichtlesens? Das wäre vielleicht auch interessant. Ich glaube schon, dass man das kann. Das ist ja eine der Funktionen dieser Bücherschränke und Bücherwände, die man nicht weggeworfen hat, dass man da manchmal so Spuren findet, die einen erinnern an das, was man in seiner Jugend getrieben hat. Ich bin ja bekennender Langzeitstudent und habe ganze Semesterferien damit verbracht, 1001 Nacht zu lesen in 10 Bänden oder alle Romane zu Captain Hornblower. Aber angefangen habe ich, muss ich ehrlich sagen, glaube ich, mit Donald Duck, oder wie der Fachmann sagt, Donald Duck heutzutage. Und ich erinnere mich an viele Prinz-Eisenherz-Hefte. Neulich haben wir so Pixie-Männchen mit Pixie-Büchern entdeckt, und da fiel mir ein, dass ich mit 5 Jahren, glaube ich, viele Pixie-Bücher gelesen haben muss. Ja, Comics sind ja auch Literatur, auf jeden Fall. Voll anerkannt. Ja, hier am Institut für Buchwissenschaften gibt es zur Buchmesse ja auch einige begleitende Projekte, zum Beispiel Leipzig lauscht, und dann gibt es die Schaufenster zur Buchmesse. Was erwartet uns da hier so? Leipzig lauscht, das ist ein Blog. Leipzig lauscht ist für mich immer noch ein Wunder, und vor allem eine Wundertüte, weil man natürlich vorher nicht wissen kann, was da passiert. Man macht sich die Schwierigkeiten nicht klar. Der Grundgedanke war, dass es unendlich viele Leseveranstaltungen zu Leipzig Liest gibt, man aber nur in 4 oder 5 davon gehen kann, bestenfalls in 10, und einfach nicht weiß, was in den anderen stattfindet. Und wenn Sie zum Beispiel in der LVZ lesen, steht da am meisten auch nur etwas über die Veranstaltungen, die die LVZ selber durchgeführt hat. Das kann gar nicht anders sein. Und da habe ich dann irgendwann überlegt, wir haben noch unendlich viele Studenten, Literaturwissenschaftler, die sich dafür interessieren. Die könnte man noch ein bisschen ausbilden, dass sie wissen, wie die Messe funktioniert, wie Lesungen funktionieren, die rechtzeitig die Bücher lesen, der Autoren, die auf der Messe vorgestellt werden, all diese Dinge. Und jetzt zur Buchmessezeit laufen die eben über die Buchmesse und schreiben Rezensionen. Ja, die Lesungen sind ja auch immer was ganz Subjektives. Ja. Also das eigentliche Problem bei Leipzig lauscht ist ja, wie man, wenn man innerhalb von 3 Tagen etwa 200 bis 250 Besprechungen von literarischen Lesungen bekommt, wie man die so schnell redigiert kriegt, dass du die ins Netz stellen kannst. Das ist eine Aufgabe, die immer wieder schwer zu lösen ist und sehr engagierte Leute fordert. die das machen. Das zweite Problem, das macht man sich auch nicht leicht klar, es gibt die Literaturkritik, die geht über Bücher. Aber das Problem ist, wie du Literaturkritik mit den Lesungen selbst verbindest, wie du auch über die Orte schreibst, wo es zu laut ist, wo es nach Urin stinkt, wo man besser nicht hingeht und wo es besonders kuschelig ist und wo man auch verrückte Leseorte wie den Südfriedhof vorstellt oder unsere Striptease-Bar, wo dann auch ganz tolle erotische Thriller immer vorgestellt werden. Das gehört dann dazu und das kann man eben bei Leipzig Lauscht erfahren. Ja, die persönliche Wahrnehmung des Gelesenen nach dem 7. Bier oder nach dem 5. Kaffee ist ja auch vielleicht das besonders Interessante. Können Sie sich selber an eine besonders beeindruckende Lesung, die Sie selber erlebt haben, erinnern oder so auf Anhieb? Ja, das war die erste, als ich hier war. Damals war ich eigentlich nur so als Dozent so zwischendurch in Leipzig. Das war noch im alten Jahrtausend. Und da haben mich dann Studenten mitgenommen zu so einer Lesung. Und es war so entsetzlich langweilig, dass ich den Mädels gesagt habe, passt mal auf, ich lese euch jetzt mal drei Geschichten vor, die würde ich gerne vorlesen. Und daraus ist dann seltsamerweise ein Buch entstanden, unsere Zensurspiele, weil die fanden, genau das wäre eigentlich viel interessanter. Das war so die erste Lesung, die ich mitgemacht habe, die war gerade, weil die so entsetzlich langweilig war, war die eigentlich äußerst fruchtbar für mich. Manchmal ergibt sich ja auch was, auch sowas. Dann gibt es hier im Hause noch das Bibliotop. Was muss man sich denn darunter vorstellen? Was gibt es da für obskure Gegenstände? Das Bibliotop ist ein Kunstwort, das eingeführt worden ist, weil es ist zugleich ein Archiv, wo Verlagsarchive wie das Reklamarchiv stehen, das ein Volk- und Weltarchiv von allen möglichen Firmen. Wir sammeln das, was die alten DDR-Büchermenschen überlassen und schützen das, bevor das dann in richtige große Archive für immer gestellt wird. Es ist also ein Archiv, es ist eine Bibliothek, wo wir Buchreihen sammeln, schöne Buchreihen, zum Beispiel die Inselbücherei, die wir natürlich vollständig haben, weil wir da immer wieder Plakate daraus auch machen. Und wo aber auch inzwischen ein Museum ist mit Gegenständen, die zum Teil sehr seltsam sind, wie ein Toaster des Langenscheid Verlags. Wenn man da ein Toastbrot rausholt, ist das Langenscheid-L zu sehen. Oder ich liebe das Mao-Feuerzeug, das sieht aus wie eine Mao-Bibel, aber man kann damit Feuer machen. Und solche verrückte Dinge, Verlagstassen, Verlagshemden, alles was mit Büchern zu tun hat, stellen wir aus. Und darum ist das Bibliotop zugleich ein Museum, ein Archiv und eine Bibliothek, eine Forschungsbibliothek. Gleichzeitig sind auch Lesungen hier zur Buchmesse oder zum Beispiel die andere Bibliothek, die wird vorgestellt. Ja, es ist so, dass wir ja immer in der Innenstadt große Ausstellungen machen. Diesmal zeigen wir bunte Bücher im Rahmen unserer Ausstellung Buvision 2018. In der Thomas-Buchhandlung kann man schon längere Zeit den Regenbogen der Edition Suhrkamp bewundern und so führen wir das durch. Und wir suchten einen Ort für die andere Bibliothek. Ich glaube, das ist die schönste lebendige Buchreihe, die wir jetzt haben, wo jedes Buch sehr aufwendig gestaltet ist. Und die werden wir in der Leipziger Volksbank zeigen. Und weil wir dann diesen Ort, die Leipziger Volksbank in der Schillerstraße gefunden haben und da sechs Fenster mit den Büchern dekorieren durften, haben wir dann auch gleich den Verlag gefragt, dass die ihre Buchvorstellungen an diesem Ort machen. Und so wäscht da immer eine Hand die andere und eins kommt zum anderen. Das Problem ist, dass wir normalerweise historische Bücher gerne aus der DDR zeigen und natürlich auf keine Weise kommerziell sehen. Du kannst während der Buchmesse, wo alle ihre neuen aktuellen Bücher verkaufen können, kannst du natürlich nicht asymmetrisch sagen, wir machen jetzt den und den Verlag, wir nehmen ja kein Geld, im Gegenteil. Aber wenn jemand so richtig schöne buchkünstlerische Reihen machen, wie die Inselbücherei, wie die andere Bibliothek, wie den Suhrkamp-Regenbogen, die einfach ein Kick sind und die über Jahrzehnte erarbeitet sind, dann ist das im Grunde genommen zwar auch ein bisschen Werbung für die Verlage, die uns darum die Bücher geben, aber es ist etwas Verdientes. Das kann jeder Verlag ja nachmachen und kann ja anfangen, 20 Jahre schöne Bücher zu machen und dann stellen wir sie eben auch aus. Ja, also durchaus, es gibt auch in der Gegenwart noch schöne Bücher. Ja, also wir waren jetzt gerade schon mal kurz beim bisschen Leseland DDR. Ich habe gerade vor kurzem einen Roman von Isabel Fargo Cole gelesen, wo es auch so ein bisschen Die grüne Grenze heißt der. Da geht es auch ein bisschen um den Literaturbetrieb in der DDR und um die Schwierigkeiten des Schreibens einerseits und des auch des Lektorierens und das dann durchs Lektorat durchbringen, das Geschriebene. Also Sie haben dazu ja geforscht, wie groß waren denn so die Spielräume in der DDR, und ja, das ist wahrscheinlich je nach Zeit sehr unterschiedlich, auch es gab wahrscheinlich. Das sagen Sie ganz genau richtig. Phasen. Also man kann sich das vorstellen, grundsätzlich gab es eben das Druckgenehmigungsverfahren und die Zensur, aber es war eben ein sehr durchdachtes System, eine, man muss sagen, sehr moderne Weise, wie man Zensur macht, weil die waren ja auch immer unter dem harten Druck, anders als, ich sag mal, Ungarn oder Polen, dass die Bundesrepublik, der westliche Klassenfeind, immer mitglas. Man musste sich bei jeder Zensurmaßnahme überlegen, kriegt Reich Ranitzky das mit, kriegen wir das im Westen nicht oder nicht. Und in 40 Jahren Reich hat man da eine riesige, gewaltige Erfahrung an, wie man Bücher, ich sag mal, zensurpolitisch verwaltet. Und dazu gehörte eben vor allem auch, dass es sehr verschiedene Verlage gab, in denen sehr unterschiedlich zensiert wurde. Dass es Verlage gab wie Volk und Welt, die ein klares Ventilfunktion hatten, oder Reklam Leipzig, wo sehr viel gemacht werden konnte, was andere nicht machen konnten. Wo es auch Verlage gab, die für den Export produzierten in den Westen, und die konnten dann sogar Nietzsche machen, was sonst für normale DDR-Verlage verboten war. Das ist das eine. Andererseits gibt es immer so ein Auf und Ab, liberale Phasen, wo sehr viel möglich ist, wo wie 1956 beinahe auch mal die Zensur abgeschafft wird, oder auch 1987 bis 1989. Und dann gibt es eben auch immer wieder so Einschnitte wie das Kahlschlagplenum 1965, wo es schärfer zugeht, wo man plötzlich spannende Bücher überhaupt kaum noch machen kann. Es ist also ein 40 Jahre arbeitender, komplizierter Dschungel, den wir immer noch nach vielen Jahren gar nicht gründlich genug erforschen können, weil natürlich, auch um den Kreis zu schließen, gerade die Zensur auch einen Anreiz zum Lesen immer darstellte und viele Menschen ungleich engagierter waren, um an Bücher heranzukommen, an die man nicht leicht herankam. Ja, dass dieses obskure Thema des zwischen den Zeilen Lesens, was auch in diesem Roman erwähnt wird, das vermittelt einem natürlich den Eindruck, dass im Leseland DDR sozusagen da noch mehr Aufmerksamkeit auf das Buch irgendwie verwendet wurde, als es vielleicht heute in diesen Zeiten, wo man so mit Massenmedien so umgeben ist, halt, dass heute man sich doch in so einer Zeit des Überfliegens der Zeilen befindet. Aber vielleicht ist das auch. Ja, also Sie müssen sich das ja so vorstellen. Vor, ich sag mal, 20 Jahren hatte man ja noch Studenten, die mit Kinderbüchern aus der DDR sozialisiert worden sind. Das ist ja schon lange weg. Das kriegt man jetzt höchstens mal zufällig von der Oma. Und heute ist es so, abgesehen davon, dass bei uns genauso viele Studenten aus dem Westen wie aus dem Osten sind, für viele ist es ein Schock mitzukriegen, dass praktisch die gesamte Lesetradition ihrer Eltern und Großvätern ausgeblendet worden ist. Sie dürfen ja nicht vergessen, wie die Bücher 1990, 91 auf die Müllkippen wanderten und ganze Bibliotheken entsorgt worden sind. Und das ist oft für Studenten ein großer Schock, und sie sprechen dann zu Hause und sind dann unendlich engagiert, diese Sachen aufzuarbeiten. Das ist für uns ein großer Kraftfaktor. Die zweite große Motivation ist tatsächlich, dass wenn du Dokumente hast, wo manchmal in einem Gedicht um eine einzige Zeile gerungen wird, endlos diskutiert wird, das ist ein solches Gegenmodell zu der Weise, wie heute die Texte durchs Netz geflutet werden und man jeden Dreck schreiben kann und loslassen kann. Und das hat etwas extrem Faszinierendes, so ein Zeitalter, in dem Worte und Sprache und Informationen noch wie Gold gewogen wurden und etwas bewegen konnten. Ich glaube, das ist auch etwas, was unsere Studenten sehr für diese Dinge begeistert und sie fasziniert. Die DDR hat ja auch hochgradig spannende Schreiblebensläufe, wie von Stefan Heim zum Beispiel, der zu Anfang noch auf Englisch auch publiziert hat, ja, und in Amerika, oder Irmtraut Morgner, die dann zum Beispiel in späteren Romanen dann halt frühere nicht erlaubte Teile untergebracht hat. Also das ist ja ein hochgradig spannendes Thema auch immer noch. Trovadora Beatrice, ja. Ja, die Trovadora Beatrice. Ja, ein weiteres interessantes Thema ist das heimliche Lesen, also ein Teil der Leseerfahrung in der DDR, womit nicht das Lesen unter der Bettdecke mit Taschenlampe gemeint ist vielleicht, sondern so ein bisschen die unterdrückte Literatur, Samizdat, Hefte im Keller, selbstgedrucktes oder in Giftschränken befindliches. Das Thema heimliches Lesen, darüber haben wir mal eine Tagung und ein Buch gemacht, das heißt dann auch heimliche Leser in der DDR. Es ist natürlich jetzt schon wieder über 10 Jahre her. Und da geht es tatsächlich genau um diese Beobachtung, wie man an seltene Bücher rankam, hauptsächlich aus dem Westen. Aber nicht zu vergessen, das weiß jeder Bewohner des Leselandes, auch die sowjetischen Bücher der Gorbatschow-Ära, so Autoren wie Altmatow oder Trifonow, die die Stalinzeit aufarbeiteten und in der Sowjetunion mehr oder weniger zum Umsturz führten, waren ja in der DDR nicht gerne gesehen und konnten nur unter Schwierigkeiten bei Verlagen wie Volk und Welt und Reklam herauskommen. Und das eigentliche Problem bei dem Thema, zu dem jeder was sagen konnte, also außer mir selber, ich habe ja leider keine Bücher geschmuggelt und trage ja den Makel der westdeutschen Geburt an mir, wo jeder was zu sagen konnte, das Problem war eigentlich, das zu strukturieren. Das heimliche Lesen hat mich eigentlich auch ein bisschen an meine Jugend erinnert. Ich habe da nämlich gerne so kleine Punk-Heftchen gelesen in meiner Jugend, so in den späten 80er Jahren. Und da bin ich auch auf den Ventil-Verlag gestoßen, dessen Vorläufer nämlich hatten teilweise diese kleinen Punk-Heftchen und auch kleine selbstgedruckte Bücher dann irgendwann verlegt. Mhm. Sie haben jetzt auch in einem Buch im Ventilverlag etwas veröffentlicht, in dem Band Bücherkisten. Wie ist es denn dazu gekommen, zu diesem Band Bücherkisten? Der Herausgeber hat mich irgendwie entdeckt. Und die suchten, glaube ich, aktive Büchermenschen und hatten von unserem Bibliothek gehört. Und dann haben die mich besucht und ein Interview geführt. Das Lustige war, das war während der Buchmesse, dass genau als das Interview geführt werden sollte, kriegte ich einen Anruf, ich müsste doch ganz woanders sein oder eine Führung durch die Leipziger City, durch unsere Schaufensterausstellung durchführen, wo dann schon die Menschen starten und murrten. Ich hatte mal wieder die Uhrzeiten verwechselt und das ist eben noch eigentlich relativ typisch, wie es hier während der Messe abgeht. Und so ist das gekommen, aber irgendwann haben wir dann doch noch das Interview geführt. Dann bedanke ich mich schön für das Gespräch und die einzelnen Lesungen, die kann man ja auf der Homepage des Instituts für Buchwissenschaft bestimmt nochmal genauer nachlesen und auf dem Blog Leipzig Lausch. Eine wichtige Information, wir machen den Messeempfang am Mittwoch und da sollte eigentlich der berühmte Philosoph Kurt Flasch kommen, aber wegen der Grippe kommt er nun leider ausgerechnet nicht, dafür kommt der Verleger des Buchverlags Die Quetsche und wir stellen auch unser Projekt zur jüdischen Buchkultur seit dem 16. Jahrhundert in Europa vor.